erloschen ist. Und deine nervtötende Zunge endlich ein verfaultes Stück Fleisch in deinem Schädel ist. Dann, ja dann, wirst du Geschichte sein. Ich habe auf euch gewartet.